Berlin. Bei der diesjährigen Berlinale sind am Samstag einige Preise verliehen worden. Der Goldene Bär für den besten Film geht an Synonyms aus Israel. Das gab die internationale Jury unter Leitung der französischen Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche auf der Berlinale bekannt. Der Film des israelischen Regisseurs Nadav Lapid erzählt die Geschichte eines jungen Israeli, der nach Paris kommt. Dort will er so schnell wie möglich seine Identität loswerden und Wurzeln schlagen. Dabei stößt er jedoch auf zahlreiche Schwierigkeiten. Einen silbernen Bären für den besten Darsteller erhielten in diesem Jahr die chinesischen Schauspieler Wang Qingchun und seine Filmpartnerin Yong Mei. Diese spielen in dem Familienepos »So Long, My Son«, das drei Jahrzehnte chinesischer Geschichte zusammenfasst, ein Elternpaar, das seinen Sohn verliert. Auch die deutsche Filmindustrie kann sich in diesem Jahr besonders über die Preisverleihung freuen. Mit einem silbernen Bären für die Regie von »Ich war zu Hause, aber« wurde die Filmemacherin Angela Schanelek ausgezeichnet. Auch Nora Fingscheid wurde für ihren Spielfilm »Systemsprenger« mit einem silbernen Bären geehrt. Der Film eröffne mit der Leidensgeschichte eines 9-jährigen gewalttätigen Mädchens, das sich nicht in das System der Kinder- und Jugendhilfe einfügen lässt, ganz neue Perspektiven der Filmkunst, so die Jury. Insgesamt wurden bei der diesjährigen Berlinale von der internationalen Jury 8 Preise vergeben.